Was Fabre von Karl Marx hält und wie man im Kopf einer Libelle durch die Lüfte schwirrt, das erfahren Sie in den folgenden 7 Minuten. Jetzt liest Peter Lieck einen Originaltext des Insektenforschers. Aus den Souvenirs entomologiques von Jean-Henri Fabre. Die Parasiten. Im August und im September suchen wir eine Schlucht mit Hängen ohne Vegetation auf, die in der Sonnenhitze liegt. Zeigt sich eine Talsohle, ein ruhiges Plätzchen mit der Temperatur eines Glutofens, machen wir Halt. Denn hier wartet reiche Ernte. Dieser kleine Senegal ist das Vaterland einer Menge von Hautflüglern, die alle beschäftigt sind. Hier werden die Silos mit Rüsselkäfern, Heuschrecken, Spinnen gefüllt, dort mit allen Arten von Fliegen, Bienen, Gottesanbeterinnen, Raupen. Wieder andere sammeln Honig, sei es in Lederschläuchen, sei es in irdenen Töpfen, in Säcken aus Baumwollzeug oder Vasen aus Blattscheiben. Unter das fleißige Volk, das friedlich mauert, spinnt, webt, kaut, erntet, jagt und Vorräte anlegt, mischt sich das Volk der Parasiten, das geschäftig von einer Wohnung zu anderen schleicht, an den Türen lauert und auf eine günstige Gelegenheit wartet, um seine Familie auf Kosten anderer unterzubringen. Wahrlich ein abstoßender Kampf, der die Welt der Insekten und ein wenig auch unsere regiert. Hat ein Arbeiter unter großen Anstrengungen für die Seinen etwas angehäuft, warten schon die Unproduktiven, um ihm sein Gut streitig zu machen. Für einen Sammler stehen mitunter 5, 6 oder mehr bereit, die darauf brennen, ihn zu ruinieren. Nicht selten endet es schlimmer als mit einem Mundraub. Und es ereignen sich grausame Szenen. Eingeschlossen in eine überall dichte Zelle, beschützt von ihrem Seidenkokon, wird die Larve von einer tiefgreifenden Müdigkeit erfasst, sobald die Nahrung verzehrt ist. Nun findet der organische Umbau statt, der für die künftige Verwandlung notwendig ist. Zu dieser neuen Entfaltung, die einen Wurm in eine Biene umgestaltet, zu dieser allgemeinen Umschmelzung, deren Schwierigkeit absolute Ruhe erfordert, wurden alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Diese Sicherheitsvorkehrungen wird man umgehen. Der Feind wird etwas finden, um in die uneinnehmbare Festung einzudringen. Jeder besitzt eine eigene Technik im Krieg der Maschinen. Hier etwa wird neben die gefühllose Larve mit Hilfe einer Sonde ein Ei gelegt. Wenn es an solch einem Instrument mangelt, kommt ein Würmchen aus nichts, ein lebendes Atom angekrochen, schlüpft und schmuggelt sich hinein, bis es die Schläferin erreicht hat, die nicht mehr erwachen wird, da sie zum wohlschmeckenden Speckbrocken für den wilden Eindringling geworden ist. Den Kokon seines Opfers wird der Eindringling zur eigenen Loge machen. Und im nächsten Jahr wird in der Tiefe der Erde anstatt des Hausherrn der aufdringliche Bandit und Vertilger des Bewohners aus der Behausung hervortreten. Sehen Sie diesen schwarz-weiß und rot gesprenkelten Kerl, der sich bewegt wie eine schwere, behaarte Ameise. Er erkundet zu Fuß die Talsohle, untersucht die unbedeutendsten Winkel, hört das Terrain mit den Antennenspitzen ab. Es ist eine Spinnenameise, Geißel der Larven in ihrer Wiege. Das Weibchen hat keine Flügel, ist aber in seiner Eigenschaft als Hautflügler mit einem Stilett ausgestattet, das Schmerzen verursachen kann. In den Augen eines Neulings könnte sie leicht als eine Art robuste Ameise durchgehen, die durch ihr schreiendes Harlekin-Kostüm etwas außergewöhnlich erscheint. Großzügig beflügelt und von graziöserer Form fliegt das Männchen einige Daumen über der sandigen Fläche immer hin und her. Stundenlang bleibt er auf derselben Piste und späht aus, wo ein Dolchwespenweibchen aus der Erde kommt. Wenn wir beim Warten nicht ungeduldig werden, können wir sehen, wie die Mutter nach einiger Zeit des Umherirrens auf dem Rennplatz irgendwo stehen bleibt. Sie scharrt und gräbt und legt schließlich eine unterirdische Galerie frei, für deren Eingang es kein Anzeichen gab. Sie dringt in die Behausung ein, bleibt dort einige Zeit und erscheint dann schließlich wieder, um den Abraum zu entfernen und die Tür so zu verschließen, dass alles ist wie zuvor. Das verbrecherische Gelege ist angebracht. Das Ei der Spinnenameise befindet sich im fremden Kokon neben der schlummernden Larve, von der sich das Neugeborene ernähren wird. Und dort sind Insekten, die metallisch blitzen und schimmern. Wieder andere sind Smaragden oder gehen in Azur und Purpur. Sie sind die Kolibris unter den Insekten, die Goldwespen. Unter dem glänzenden Kostüm verbirgt sich der schnöde Mörder des Kindleins in der Wiege. Einer von ihnen, halb Smaragden, halb zart Karmin, der fleischfarbene Parnob, dringt kühn in die unterirdische Behausung der Kreiselwespe, während die Mutter noch anwesend ist, um ihrer Larve ein neues Stück Wildbret zu bringen, die sie täglich füttert. Für diesen eleganten Übeltäter, der unfähig ist zu Erdarbeiten, ist das der einzige Augenblick, wo er die Tür offen vorfindet. So kommt der Zwerg zum Koloss. Er möchte seinen Ruin. Er schleicht bis in die Tiefe des Baus, ohne sich um die Kreiselwespe zu kümmern, um ihren Stachel und ihr kräftiges Kauwerkzeug. Was kümmert es ihn, dass er nicht allein in der Behausung ist? Sei es aus Unkenntnis der Gefahr, sei es aus unübertrefflichem Schrecken, die Mutter Kreiselwespe lässt ihn gewähren. Die Sorglosigkeit dessen, bei dem eingebrochen wurde, wird nur noch durch die Kühnheit des Eindringlings überboten. So steht es schwarz auf weiß. Alles wird sich ohne Störung in den unterirdischen Gängen der Kreiselwespe zutragen. Und wenn man im nächsten Jahr das Gehäuse des Bremsenjägers öffnet, wird man darin einen zweiten Kokon aus rötlicher Seide finden in Form eines Fingerhuts, dessen Eingang mit einem glatten Deckelchen verschlossen ist. In dieser seidenen Kabine, die durch die harte Außenschale geschützt ist, befindet sich die fleischfarbene Parnopa. Die Larve der Kreiselwespe dagegen, die zuerst die Seide gesponnen und dann den äußeren Kokon mit Sand verstärkt hat, ist vollkommen verschwunden. Nur die Haut ist geblieben. Ein Lumpen. Auf welche Weise ist sie abhanden gekommen? Die Larve der Goldwespe hat sie gefressen. Peter Lieg las Die Parasiten von Jean-Henri Fabre. Nun folgt die zweite Folge des Hörspiels über den Insektenforscher. Alle Hörspiele können Sie 7 Tage nach der Sendung nachhören auf unserer Website, die Sie auch zur wunderschönen Fabre-Seite führt. Viel Vergnügen! Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir entomologique. 2. Teil. O unermessliche Schätze der Natur. Die Athleten des Altertums stellen sich nackt zum Kampf. Fabier, bist du das? Ja, wer sonst, Monsieur Fabre? Du wirst die Stimme eines alten Soldaten nie verlieren. Auch nicht als mein Gärtner und Beschützer. Hier, das Wundergemüse von unserer Haushälterin. Oh, Zucchinis. Hast du sie probiert? Ich werde mich hüten. Neumodisches Zeug. Wer weiß, was das in meinen Gedärmen anrichtet. Was liegt da auf Ihrem Tisch? Eine tote Zikade, wie du siehst. Pfui Teibel. Wollen Sie die verspeisen? Ich werde sie ein paar Stromstößen aussetzen. Im Dorf munkelt man über sie. Besonders Cahier, der Schlachter. So, Cahier. Wohl wegen all der Gefäße, die ich mir von ihm erbat. Er flüstert von allerhand Dingen, die sie darin aufbewahren. Mistkäfer, Zyklopen, Schnecken und Geheuer, fleischfressende Pflanzen. Wenn er von dem hier erfährt, lässt er mich verhaften. Ich werde versuchen, sie wieder lebendig zu machen. Was tot ist, ist tot. Ich habe im Krimkrieg lauter Tote um mich herum gesehen und die blieben tot. Und wenn wir sie noch so gebraucht hätten, na, das wäre was, wenn ihnen das gelänge. Ganze Armeen könnten sie damit wieder zum Leben erwecken. Mit einem Gehängten hat man es schon versucht. Kaum war er tot, legte man seinen wuchtigen Körper an 2 Elektroden. Galvanische Ströme brachten ihn wieder zum Zucken. Zum Zucken. Aber was hätte man mit einem wiederbelebten Übeltäter anfangen können? Ein Soldat? Ja, den kann man immer gebrauchen. Aber ein Mörder, der mordet nur wieder frisch aufs Neue. Man hätte